da kam ich nach Hause, in der Küche, da saß ein Mann. Und er wollte mein Manager werden, weil er meint, dass ich singen kann. Er versprach mir das Blaue vom Himmel und ich würde ein großer Star. Doch ich sagte Dankeschön, vielleicht im nächsten Jahr. Ich geh noch zur Schule, ich hab keine Zeit. Ich muss noch viel lernen, darum tut es mir leid, so leid. Ich geh noch zur Schule, doch wenn das Schicksal es will, ja, dann komm ich durch die Prüfung im nächsten April. Doch der Mann sprach, es wäre so schade und ich ginge am Glück vorbei. Denn in Hollywood, da wäre gerade eine Hauptrolle für mich frei. Und mit Elvis, da könnte ich singen und jetzt läge es nur an mir. Doch ich sagte Dankeschön, ich bleib noch etwas hier. Ich geh noch zur Schule, ich hab keine Zeit. Ich muss noch viel lernen, darum tut es mir leid, so leid. Ich geh noch zur Schule, doch wenn das Schicksal es will, ja, dann komm ich durch die Prüfung im nächsten April. Ich geh noch zur Schule, ich geh noch zur Schule, ich hab keine Zeit, ich muss noch viel lernen, ja, ich muss noch so viel lernen, tut es mir leid.